Grüß euch. Ich sitze da gerade in meinem Atelier. Das ist eine Holzbude. Die habe ich mir vor 15 Jahren selber gebaut. Und die ist jetzt in Carbon. Genauer gesagt am Kitzsteinhorn. Ich habe seinerzeit aus Holz, aus Carbon eben, da was gestanden ist, weil man das Holz verdutzt und geholt, habe es mit Traktor ins Bunker geliefert und habe es dann im Bunker zugeschnitten, wieder auf den Traktor rauf, und mit dem Traktor dann wieder in Pinzgau gefahren, also nach Carbon. Und haben dort dann einen Hubschrauber gecheckt. Christopher, was vom Ding ist der, warte mal, wie heißt denn der schnell? Sankt Johann ist der, der Hubschrauberverleih. Dort hat dann noch einen Hubschrauber ausgebaut, einen Hubschrauberschein habe ich ja. Und haben wir das alles einfach selber zusammengebaut, das sind 500 Quadratmeter, alles aus Holz. Ein bisschen ein Glas und freischwebend. Also da kommst du mit dem Hubschrauber hin. Oder mit einer Schnurleiter. Ja, und da sitze ich jetzt wieder und überlege mir gerade, was ich malen konnte. Ich habe mir gedacht, ich male heute wieder mal mit Buntstiften. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Auf einmal die Färben nicht ab. Die stinken nicht. Und sind leicht handlich. Handlich. Da kann man aber schön malen. Ich habe dort schon ein wenig angefangen. Also ich habe jetzt noch ein kleines Ziel von mir, aber ich mir dachte, ich mache einmal einen roten Kreis auf einen grünen Dreieck. Also und dann schauen wir mal, was weiter passiert. Das ist gar nicht so einfach, wie ihr es glaubt. Weil jetzt weiß ich nicht wie, also ich habe zwei Vierblätteln von mir. Auf einen ist ein grünes Dreieck drauf, auf dem anderen ist ein roter Kreis drauf. Wie bringe ich den roten Kreis jetzt auf das grüne Dreieck? Das ist meine Frage. Ja, ich habe jetzt leider kein Photoshop bei der Hand, kein analoges, weil da kommt man das locker retuschieren. Also ich habe einen Trick. Ich schüttel einfach das Blattl. Also mit der Hand, so. Und stell mir vor, mach die Augen zu. Und stell mir vor, wie der rote Kreis auf einmal über dem grünen Dreieck schwebt und platscht durch und ist drauf. Also, das Mensch hat heute Minuten Zeit. Es folgt oft die Geselligkeit. Zusammensitzen, tratschen, Kleiderschichten. Ein Schichtensperr, wo zählt die Geschichten. Was nicht recht weißt, woher das Kind und wer sie da so wichtig nimmt. Was ich mit dem Grund jetzt ist eine Musik. Also, ich brauche die Musik als Inspiration. Und da brauche ich oft drei Lieder gleichzeitig. Aufeinander zu bewegen, ich stelle meine Zeichnung mit dem Gespräch nach. Ich muss jetzt schnell ins Klo gehen. Ich will wieder. Ich bin schon ein wenig traurig. So, da bin ich wieder. Die Zeichnung wird aber mitgebracht am Klo. Das war jetzt recht inspirierend. Und die Zeichnung, glaube ich, ist jetzt fertig. Ich zeige euch die am Ende der Sendung. Ja.